Das magische Imperium und das Gesetzbuch des Manu. Man kann verstehen, dass die templerische Richtung der Einweihung von ihren unsichtbaren Gründern zumindest in den Anfängen des Ordens nicht genau festgelegt worden ist. Es gab sicherlich Päpste, die man als Eingeweihte einer lunaren Einweihung mit hyperboreischen Abweichungen bezeichnen könnte, wie Silvester und jenen Papst Eugenius III., der den Templern das alchemistische Rote Kreuz sowie das vierblättrige Kleeblatt verleiht, das sich bei der Drehung in ein Hakenkreuz verwandelt. Wie wir schon berichteten, ist das Hakenkreuz, die Swastika, das Symbol des Poles, durch das die Bewegung erzeugt wird, das selbst jedoch unbeweglich bleibt. Es ist deshalb das Kronenchakra der Erde, es ist die Achse, der Baum des Lebens. Der Pol wiederum ist ausgeglichen, apollinisch, also maßvoll, harmonisch, denn er findet die Standfestigkeit und die Stabilität in sich selbst. Das Kreuz versinnbildlicht den Templer die Weisungen, welche mit der Senkrechten von oben kommen und die in der Horizontalen zu verwirklichen suchen, indem sie bis in die Tiefen vordringen, um durch die Berührung mit diesen Kräften der Tiefe zur Umwandlung der Erde zu gelangen. Es ist das keltische Kreuz. Im Verlaufe der Zeit kapseln sich die Templer immer mehr ab und ihre Esoterik wird völlig verschleiert. Der Kontakt zur römischen Kirche sowie zu den Benediktiner- und Zisterzienserorden schwächt sich immer mehr ab, um dann schließlich nahezu völlig aufzuhören. Mit den Benediktinern unterhalten sie jedoch bis zum Ende eine Verbindung aufrecht. Die Templer sind völlig in die hyperboreische Tradition der Einweihung eingetreten und ihre Führer bilden einen Teil der Suryavansa oder der Sonnenrasse, die in Agathi und Shambhala ihren Wohnsitz hat. Sie sind Ativarna, das heißt, sie stehen außerhalb jeder Kaste und Hautfarbe. Vielleicht war ihre Hautfarbe blau. Sie haben das Mittelalter Europas nach dem Vierersystem der Kasten vom Gesetzbuch Manus oder des Eon gestaltet, der unseren Zeitkreis beherrscht und der tatsächlich das eingeweihte Haupt, der Initiator des Tempels, der Gleiser oder der Gemeinschaft von Agathi ist, Chakravartin, der die Bewegung des Rades, des Chakras lenkt und selbst dabei unbeweglich bleibt. Im Mittelalter nannte man das unterirdische und geheime Reich von Agathi das Reich des Priesters Johannes und man meinte, es sei in der Mongolei oder in Tibet im mystischen Orient gelegen. Der Priester Johannes war ein Pontifex Maximus, ein Brückenschläger zwischen dieser und jener Welt. Tirthankara, ein souveräner Geistlicher. Wie es dann in der äußeren Welt der Dalai Lama wurde. Es wird klar ersichtlich, dass die Kirche von Rom es den Templern nicht erlauben würde, ihre Auffassung vom magischen Imperium in Europa in die Tat umzusetzen. Im Hinblick auf die Zeichen der damaligen Zeit und den senkrechten Eintritt der Erde in die Verstofflichung des Kali-Yuga erwählten die Katharer und Templer den Gott der Verlierer. Worin bestand die geheime Einweihung der Templer? Ist es uns heute noch möglich, Mutmaßungen darüber anzustellen, welcher Art die Einweihung der Templer war? Gewisse Aufschlüsse lassen sich gewinnen, wenn man versucht, in das Wesen der Symbole der Gralslegende und der umherschweifenden und esoterischen Ritterschaft einzudringen. Hier findet sich die wunderbarste solare Einweihung, die jemals dem Menschen zur Erlangung seiner Unsterblichkeit zuteil wurde. Sie befinden sich in Übereinstimmung mit den Prüfungen zur Einweihung in die magische Liebe an den Liebeshöfen von Languedoc und den Troubadours, den Fedeli d'Amour und den Minnesängern. Darüber aber sollte man lieber hinweggehen, ohne dieses delikate Geheimnis zu berühren. Als ob es so bestimmt gewesen wäre, hat Professor C.G. Jung nichts über den Gral geschrieben und dadurch vermieden, das Wunder zu psychologisieren, was man bedauerlicherweise von seinen Schülern und Anhängern nicht sagen kann. Dieses Geheimnis kommt von ganz oben, von sehr weit her, und man könnte es mit dem Ausdruck Psychoid bezeichnen. Gleichzeitig mit der Entdeckung des Grals tritt jene rätselhafte Gestalt des zweigesichtigen Baphomet in Erscheinung. Man kennt weder ihren Ursprung noch weiß man etwas vom Ursprung dieses Wortes. Man denkt an Janus, Shiva und Abraxas. Ein Gesicht, das in diese sichtbare Welt schaut und in die andere, ins Unsichtbare, ins Jenseits. Die Inquisition beschuldigte die Templer, ihre Anhänger zu zwingen, den Obsculum sub cauda zu verabreichen. Man legte das völlig willkürlich aus als Zauberei, Hexensabbat oder Homosexualität. Sicherlich wurde der Kuss auf das hintere Gesicht des Baphomet gegeben und bedeutete für den Adepten den Übergang in die Welt des Übersinnlichen. Dionys, der Aeropag, berichtet uns vom Doppelgesicht. Baphomet ist schwarz. Das letzte Geheimnis der ägyptischen Mysterien liegt auch im schwarzen Osiris, der schwarzen Sonne, beschlossen. Die von den Templern und Katharern erwählte Göttin Isis ist ebenfalls schwarz. Sie ist die Gattin des Osiris, welche die nach der Katastrophe in alle Welt zerstreuten Stücke ihres Gatten, der Krone, wieder zusammenzusetzen sucht. Schwarz ist auch die polare Mitternachtssonne. Baphomet ist außerdem androgyn. Die den Gral bewachende Gestalt ist ein Androgyn, und zwar Shiva als Ardhana Riswara, einer Kombination der männlichen und weiblichen Wesenszüge Shivas. Ich bin der Ansicht, dass Baphomet der Schlüssel zum großen Tor, zum Ausgang in die andere Welt, ins Unsichtbare, zur neuen Erde liegt. Die dort verborgene Lehre lautet: Wenn du bei der Konzentration nach rückwärts schauen kannst, ohne dich umzusehen, wenn du dich umdrehen kannst und doch unbeweglich bleibst in deinem nach vorn gerichteten Gesicht, dann hast du es erreicht, aus dir selbst hinaus zu gelangen, dann bist du draußen, du bist zweiköpfig, das heißt, binäre Gesetz der Zweigleisigkeit, der Templer begriffen und nimmst an ihm teil. Gleich wie das Wahrzeichen des zweiköpfigen Adlers, so konnte Baphomet ein Sinnbild für das mit der unsichtbaren geistigen Macht verbundene irdische Reich sein. Die Templer befanden sich auf der Oberfläche der Erde und im Innern, auf der anderen Erde in der parallelen Welt. Das Siegel der Templer mit den zwei Rittern auf einem Pferde dürfte die gleiche Bedeutung haben. Die Bedeutung des Namens Baphomet ist also unbekannt. Man denkt an Befeva Mete und an Atanor, der Färber des Mondes, der Silber in Gold verwandelt. Die ungeheuren, niemals aufgefundenen Reichtümer der Templer würden hierdurch ihre Erklärung finden. Auch den Baphomet hat man nicht gefunden.